Die Reklame schreit es ins Gesicht. Orgien. Sexualisierung des öffentlichen Lebens. Die ganze heutige Jugend ist ein mieser Haufen ohne Ideale. Wunderschönen guten Tag, hier spricht die Jugend ohne Ideale. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Becker Faust, dem Musikpodcast der Radiosendung bei Radio Frei. Herzlich willkommen, wir sitzen hier, wenn ich wir sage, meine ich den wunderbaren, gut erholten, endlich aus dem Urlaub zurück erschienenen Ronny. Hallo. Hallo Elias, ich freue mich wieder dabei zu sein und ja, ich bin wirklich erholt und ich habe jetzt auch wirklich Lust gehabt, dich mal wieder zu sehen und endlich mal wieder zusammen mit dir Radio zu machen. Das geht runter wie Öl. Eigentlich treffen wir uns ja sonst nie in der Freizeit, aber das Einzige, wie ich dich noch ködern kann, Zeit mit mir zu verbringen, ist dieser Podcast. Und umso schöner, dass an dieser Liebe, dieser Magie, die in diesem Raum besteht, jeder teilhaben kann da draußen. Ja, und ich hoffe, es gefällt, denn wir haben uns ja heute ein schwieriges Thema ausgedacht oder ein, ja, irgendwie ist es schwierig, aber auch gleichzeitig lustig. Ihr habt es schon gesehen, es soll heute um das Thema Rebellion gehen, es soll um das Thema Jugendkulturen gehen. Ist Jugendkultur denn immer gleich Rebellion? Ich glaube, nicht zwangsläufig, aber ich würde sagen, da besteht schon ein ziemlich starker Zusammenhang, denn häufig sind Jugendkulturen Kulturen, die versuchen auszubrechen, die was anders machen wollen. Und wir haben das ja ganz am Anfang auch gehört, ne? Also die normale Gesellschaft, sage ich mal so in Anführungszeichen, die stellt sich ja schon immer gegen das Neue und gegen dieses Aufgebären der Jugend. Ich denke, wir werden auf jeden Fall in den nächsten Folgen, ja, richtig gehört, in den nächsten Folgen, ja, Folgen das ganze Thema aufarbeiten, weil wir werden uns durch die Jahrzehnte arbeiten und heute schon mal so ein bisschen anteasern, was in den nächsten Wochen und Monaten so alles passieren wird in der Sendung. Ja, denn wir haben festgestellt, Rebellion war so unser Aufhänger und als wir uns mit beschäftigt haben, haben wir festgestellt, das passt nicht in eine Stunde, keine Chance. Dafür ist einfach viel zu viel passiert in den letzten Jahrzehnten und so haben wir uns gedacht, um das Ganze ein bisschen breiter darstellen zu können, wir nehmen uns mehr Zeit dazu. Heute also, ich möchte es mal eine Einführung nennen vielleicht, ja? So ein bisschen Schuleinführung, ja, heute. Also wir sind ja gerade mit unseren Eltern hierher gekommen und haben die Zuckertüte bekommen und sind jetzt ganz aufgeregt, was in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, Jahrzehnten passieren wird. Und was die ganze Jugendkultur, die wir auf dem Schulhof antreffen, mit uns auch macht zum Schluss hin. Vielleicht werden wir auf unsere alten Tage plötzlich nochmal richtig ausbrechen, rebellieren und vielleicht auch nochmal Cyber-Gothics werden. Das kann sein. Vielleicht haben wir da schon den neuesten Trend ausgerufen. Oder gibt es das vielleicht sogar schon? Stand das in der Gala? Trend Sommer 2017, ja, Cyber-Goth. Endlich wieder mal die Gasmaske aus dem Schrank holen und auf geht's auf die Tupperparty. Soweit waren wir noch gar nicht in der Zeit vorangeschritten. Also bis zu den Cyber-Goths bin ich noch nicht gekommen. Aber wer das jetzt hört, vielleicht ist das ja was. Wir geben es euch mit auf den Weg. Nehmt den Gedanken. Fall. Da kann man gleich zu Beginn auch nochmal sagen, wer nichts verpassen will, natürlich immer Podcast abonnieren, immer im Internet schauen, immer bei iTunes die ganze Sache bewerten, dass das Ding weiter hochgeht, dass auch andere in den Genuss kommen, wie wir zwei in den nächsten Wochen über Jahrzehnte schwadronieren und Zeit richtig, miteinander verbringen. Richtig, und natürlich wird auch sehr viel Wissen vermittelt werden, neben guter Musik. Vielleicht auch manchmal schlechter Musik, ich weiß es noch vielleicht nicht. Vielleicht auch schlechten Sprüchen. Ja. Aber du bist ja IQ-Maschine, Ronny ist ja auf dich ist Verlass. Also ich gebe mir Mühe, ne? Ich gebe mir Mühe. Gespannt. Aber da habe ich gleich auch die erste Frage zum Einstieg. Wann hast du denn als absoluter Wissenschaftler und Theoretiker das letzte Mal rebelliert? Ich rebelliere dauernd. Ich weiß es nicht. Also ich hatte meine rebellische Phase, würde ich sagen, so wie jeder normale Jugendliche, so, ich glaube, das ging bei mir los mit 16, 17. Ich war damals ein Anhänger, das muss ich jetzt hier offen und ehrlich gestehen, ich war damals ein Anhänger der Techno-Szene. Ja? Das war so mein Einstieg in die Welt der Jugendkulturen. Aber ist denn gleich eine Pille Ecstasy schmeißen schon Rebellion? Ja, das habe ich ja nicht gemacht. Also da, ich weiß auch nicht, ob das dann zwangsläufig der Konsum von Dingen damit zusammenhängt, aber Ich glaube, dieses gesamte Lebensgefühl, was man dann versucht auszudrücken, ich glaube, das ist diese Rebellion, die da so zum Ausdruck kommt. Ne? Also dieses, ich stelle mich gegen meine Eltern, ich stelle mich gegen die Gesellschaft, ich grenze mich ab von euch, das ist ja so ein Schritt zum Erwachsenwerden, nicht wahr? Und ja. Ich merke schon, es wird auf jeden Fall interessant, wenn wir uns deinem Rebellionsjahrzehnt nähern, dann irgendwann, indem wir die Techno-Szene auseinandernehmen. Die 90er und die 2000er? Dann sag mir doch mal, was ist denn dein Rebellionsjahrzehnt gewesen? Mein Rebellionsjahrzehnt, also rebellieren ist, glaube ich, auch als am Dorf groß werden, glaube ich, auch gar nicht so schwer, weil ich glaube, da reichen ja schon lange Haare in der Regel und die hatte ich damals und ich glaube, das war so Anfang der 2000er, wo ich so diese Phase hatte. Meine Rebellion war, Punker-T-Shirts von Bands wie Terrorgruppe anzuziehen und auf dem Skateboard zu fahren mit Haaren bis zu den Schultern. So. Das ja, war ja, ja, meine ja, ja. Rebellion. Das hat natürlich auch, das hat auch gereicht für viele. Ja, ja, muss das glaube ich, das glaube ich. Also es ist auch, ne, die Toleranzschwelle hier am Land ist auch leichter zu erreichen, als wenn man das in der Stadt machen muss. Also damals noch, aber wobei ich finde, das hat sich mittlerweile auch ganz gut relativiert. Also ich glaube, mittlerweile ist das dadurch, dass auch jeder überall im Netz sich alles angucken kann, was irgendwo auf der Welt abgeht und sich jede Szene da auch besser organisieren kann, ist das, glaube ich, auch heute gar nicht mehr so. Aber vielleicht macht es das auch für die Jugend schwerer, ne? Also ich meine, ich bin der festen Überzeugung, die Jugend muss rebellieren, sie hat gar keine andere Wahl, weil das ist so ein Entwicklungsschritt, das ist meine Denkweise dazu und wenn ich jetzt in so einer Gesellschaft bin, die eigentlich alles toleriert, was will ich dann eigentlich machen, um wirklich rebellieren zu können? Das ist wirklich, ich stelle mir das schwierig vor für die heutige Jugend. Wenn man in den 50ern guckt, wir kommen da noch hin, aber ich will jetzt mal schon mal vorgreifen, wenn man da so, da hat man sich eine Jeanshose als Mädchen angezogen und da war aber schon Polen offen, ja, um das mal so... Ja, das wird auch zu sagen. Ganz interessant, wenn wir dann in diese Jahrzehnte reinkommen, was damals schon ausgereicht hat, um wirklich hart an den Pranger gestellt zu werden. Ja, ja, genau. Also vielleicht kommen wir mal wie eh und je, wir wollen ja hier so ein bisschen Stringenz reinkriegen, vielleicht kommen wir einfach mal drauf und fragen uns mal, was heißt denn eigentlich Rebellion und was heißt Jugendkultur? Ich nehme an, du hast uns dafür wieder eine Definition mitgebracht. Ich habe eine kleine Sache mitgebracht. Und ja, wie gesagt, Rebellion sollte eigentlich unser Aufhänger sein. Rebellion bedeutet aber sowas wie Aufstand. Und Aufstand in der Regel gegen die Staatsgewalt. Und das häufig auch mit Waffengewalt. Und das ist, finde ich jetzt, für eine Jugendkultur dann einfach schon too much, ja, also das passiert ja dann doch eher recht selten, von daher wäre eine Rebellion in diesem Sinne eher so ein Aufstand von Rebellen gegen ein Staatssystem. Deswegen würde ich da ein bisschen zurückfahren wollen und würde die Rebellion der Jugend sehen, die Rebellion als Aufstand gegen die Brüderie der Erwachsenen. Quasi sogar kulturell oder bezirksbedingte Rebellion, quasi Rebellion in den Kinderschuhen. Ja. Also ich habe da so einen schönen Satz gefunden. Ich glaube, es war von Rosa Luxemburg. Die sagte wohl mal, die Rebellion ist so eine Art von Revolution, die irgendwann stecken bleibt. Ja, weil wenn sie nicht stecken bliebe, dann würde es eine Revolution werden. Und das ist ja der Punkt. Also ich fand das irgendwie nachvollziehbar. Ich wollte auch eben den Kampf, zum Beispiel Che Guevara oder sowas bringen. Aber das war keine Rebellion. Das war vielleicht am Anfang eine Rebellion, aber irgendwann ist es gekippt und es war eine Revolution. Ne? Was wir bei der Jugend erleben, ist halt eher so ein Kampf, den man vielleicht auch gar nicht gewinnen möchte, sondern einfach nur ein gegen den Strom stellen und sagen, ich bin anders als meine Eltern. Ich glaube, das ist der ganz große Punkt, dieses ich bin anders als meine Eltern. Ja. Und das ist auch interessant, da werden wir auch in den Jahrzehnten ja drauf kommen, dass das vor allem das Wichtigste war, dass die Rebellion und die Kulturen, die Jugendkulturen immer daraus entstanden sind, sich abzugrenzen, weil Eltern irgendwas dann aufgeschnappt haben, was irgendwann dann Mainstream wurde, sei es irgendwann der Rock'n'Roll oder die Beatmusik, und es musste wieder was Neues gefunden werden, dass man seine Eltern irgendwie ja noch überbieten kann. Ganz weil ich genau glaube, es gibt nichts Schlimmeres für einen 15-Jährigen, als sich am CD-Regal seines Vaters bedienen zu müssen. Ist einfach so, ja, und da, das braucht man einfach, und da kommen wir halt auch zu dem Begriff Jugendkultur, den würde ich gerne nochmal aufgreifen. Der wurde nämlich um 1900 entwickelt, oder da kam der auf. Gustav Weineken hat den entwickelt, hat den so publik gemacht, war ein Reformpädagoge, und ja, der hat den quasi so ins Leben gerufen. Und wer gehört zu dieser Jugendkultur dazu? Das ist natürlich die Jugend, und Jugend bezeichnet so Menschen, junge Menschen zwischen 13 und 25, also schon ein großes Spektrum. Also quasi, wo wir auch schon lange nicht mehr reingehören. Eigentlich sind wir keine Jugendkultur mehr, keine, also auch keine Anhänger mehr. Vielleicht sind wir hängen geblieben, das kann sein. Wir sind die denken, sie rebellieren noch, obwohl sie schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Ich denke, wenn uns die Jugendlichen von heute sehen, dann denken die sich, boah, die alten Herren, was wollen die denn hier? Ja, aber das ist, glaube ich, auch ganz normal. Vielleicht noch ein Stichwort, diese Jugendkultur, das ist eigentlich ein relativ altes Phänomen. Ne? Ich habe erste Hinweise auf Jugendkulturen im Byzantinischen Reich gefunden. Und dieses Byzantinische Reich, das gab es meines Wissens nach zwischen 400 und 1400. Okay. Ja, also auch da, so habe ich gelesen, trugen die Jugendlichen dann bestimmte Kleidung, ließen sich die Haare lang wachsen und haben damit quasi ihren Unmut oder ihre Sicht auf die Dinge zum Ausdruck gebracht. Was heißt das? Es gibt eigentlich eine Sinusbewegung, alles kommt wieder, lange Haare, mal kurze Haare. Ich glaube jetzt, ja, das stimmt. Wir hatten nämlich jetzt ja so, in den letzten Jahren kam ja ganz klar wieder dieser Männerdutt auf, der dann auch so Mainstream geworden ist, dass er jetzt auch schon wieder out ist. Und dadurch jetzt gerade, glaube ich, wieder eher so das Rasierte und Gepflegte da ist. Und dann wird es aber wahrscheinlich nicht lange dauern, und dann geht das für andere wieder los. Es wird wieder kippen. Deswegen lasse ich mir jetzt schon die Haare wachsen, dass ich dann einer der Rebellen und Revolutionäre sein kann. Du machst es genau richtig. Die dann vorne dran stehen in der neuen Bewegung. Genau richtig. Sehr schön. Aber das ist auch schön, wenn man sich für Rebellion nicht waschen muss. Das ist, das macht es natürlich einfacher, ne? Aber wenn die Rebellion dann ist, jetzt besonders gepflegt auszusehen? Vielleicht. Nun ja. Wer weiß, was noch auf uns zukommt. In einer Welt voller Bärte ist vielleicht genau das die Rebellion. Das kann sein. Das im kann Anzug sein. Gut rasiert. Am Ende sind wir nämlich die in der Mitte sitzen, und die Leute, die auf den Banken arbeiten irgendwo, das sind die wahren Rebellen am Ende. Das sind die wahren Rebellen. Es kann sein. Aber ich würde sagen, genug erzählt. Ja. Wollen wir mit einem Musikstück beginnen? Ja, gerne. Was hast du uns mitgebracht? Also das war so nach meiner Techno-Phase, habe ich noch eine andere Rebellion losgetreten, und das war Tokotronic, die mich da so ein bisschen begleitet haben. Da kam dann für mich Gitarrenmusik auf, und ich habe mir ein Stück aus ihrem ersten Album, war es, glaube ich, Digital ist besser. Oh ja, Digital ist besser, ich glaube von 95, Hamburger Schule. Ich fand, das ist Jugendkultur für mich. Dann geworden, und Hast du, wenn ich das fragen darf, klassisch Scheitel getragen, Trainingsjacke und Kurthose? Ich war bemüht. Er war stets bemüht, ja. Also ich weiß nicht, ob ich wirklich reingepasst habe, aber ich wollte Teil einer Jugendbewegung sein, sag ich mal so, ja. Und ja, jetzt für euch da draußen, hören wir uns einfach mal Digital ist besser an. Viel Spaß damit. Wunderbar. Tokotronic, Digital ist besser. Also Ich konnte es mir nicht verkneifen, ein bisschen mitzuschunkeln hier in meinem Stuhl. Interessant ist auch, ich habe hier gerade das Plattencover vor mir und muss ich auch dran denken, meine Rebellion wieder im Kleinen hat irgendwann mal vor 10, 15 Jahren angefangen, als ich dann irgendwie mir die ersten Schallplatten gekauft habe und dachte, damit bist du unfassbar einzigartig. Bin dann irgendwann mal in die Stadt umgezogen und habe so gemerkt, okay, so richtig der geilste Typ und die Speerspitze der Rebellion, der musikalischen Rebellion bist du dann doch nicht, nur weil du Schallplatte hörst. So. Ja, aber ich meine, eigentlich ist es ja auch doof, ne? wenn du wirklich ganz alleine mit deiner Rebellion dastehst, macht es irgendwann auch keinen Spaß. Also ich glaube, du brauchst schon so eine Jugendkultur, ne? Also du brauchst schon ein paar Leute, zumindest ein paar Leute, mit denen du zusammen anders sein kannst. Natürlich, du musst dich dann irgendwann darauf einlassen, dass in einer Gruppe, du musst dich der Sache öffnen, das ist auch viel schöner, aber es ist auch schön, sagen zu können, wenn man so irgendwo mit 15, 16 unterwegs ist und sagt dann, ja, ich höre Schallplatte und jeder sagt, wie kann Schallplatte hören, macht da heute keiner mehr und sowas. Mittlerweile, 10, 15 Jahre später sind wir auch schon wieder so weit, dass man sagen muss, die Schallplatte hat die CD schon wieder so gut wie überholt und ist wieder voll da. Mittlerweile ist wieder Mainstream geworden. Also das ist auch so ein Phänomen, ne, dass sich so viele Rebellionen irgendwann überholen, irgendwann Mainstream werden oder aber in der Vergessenheit. Ne? Ja, auch in wieder ein gutes Beispiel dafür. Und, dann, und da auch, um nochmal über die Digitales Besser von Togotronic zu reden, als kleiner Tipp von mir. Ich habe mal irgendwann angefangen und habe alle Togotronic-Scheiben von früher nachgekauft. War stolz wie Bolle, da ich die Erstpressung von der Digitales Besser irgendwann mal für 60 Euro oder sowas gekriegt habe. Und war voll aufbegeistert. Und 2 Jahre später kam die als Remastered-Version wieder auf den Markt. Alle Plattenpreise sind gefallen und ich habe die 60 Euro Digitales Besser im Schrank. Und mittlerweile kriegt man die sehr gut erhaltenen Erstauflage irgendwie für 50 oder 40 Euro. Und seitdem, als kleiner Nerd-Tipp, Togotronic-Platten werden nach und nach alle wieder neu aufgelegt. Also ich muss sagen, aber die Erstpressung ist schon geil, ja. Aber kann man ja auch dann kaufen, wenn sie wieder billiger ist, weil die Nachfrage nicht mehr so hoch ist. Das stimmt, aber hat schon was. Und ich sag mal, Schallplatte, ich würde immer zur Schallplatte greifen. Also sie hat eine andere Haltbarkeit, aber wir kommen vom Thema ab. Du hattest uns ja hier noch was mitgebracht. Und zwar, vielleicht können wir ja schon mal so in eine Jugendkultur so reinschauen irgendwie. So. Beziehungsweise in die Rebellion und Kultur der 50er Jahre dort, um vielleicht dort zu mal starten. Bei den 50ern anfangen. Ich würde sagen, wir starten in den 50ern und arbeiten uns dann langsam nach oben am besten. Ich bin gespannt, was du uns zu berichten hast. Ja gut, in den 50ern ist ja ganz klar die Zeit, die Nachkriegszeit, Zeit des goldenen Schlagers, Freddie Quinn mit So schön war die Zeit auf dem in Höchstform seines Lebens, seines Schaffens, überall Schlager, überall alle zünftig, Deutschland wird wieder aufgebaut, alle sind am Schaffen und am Tun und am Machen und dann tut es den großen Knall und auf einmal tritt der Rock'n'Roll in das Leben der Menschen, beziehungsweise vor allem in das Leben der Jugendlichen. Und als erstes Lied wird da aufgeführt, das, was alles verändert hat, Bill Haley's Rock Around the Clock. Bill Haley. Habe ich auch mitgebracht, werden wir gleich auch nochmal reinhören. Auf jeden Fall war das eine unvorstellbare Zeit für Eltern, dass auf einmal Jungs mit Lederjacken rumlaufen, sich die Haare nach hinten kämmen, neu stylen, dass sie anfangen und umherpöbeln mit Zigarette im Mund, anfangen sich zu prügeln. Das waren so diese Halbstarken, nicht wahr? So, ja, so nannte diese, man die so? Ich glaube Teddy Boys war so dieser, okay, dieser Begriff. Und Mädchen haben natürlich dann auch irgendwann noch einen Gefallen dran gefunden und wollten natürlich auch nicht mehr einfach nur noch sich irgendwelche Schlagersachen anhören und zum Tanz gehen, ganz prüde, sondern wollten natürlich auch eher Rock'n'Roll tanzen. Und das muss tatsächlich eigentlich unvorstellbar das absolut Schlimmste gewesen sein für die Sitte und Ordnung, dass auf einmal Jungs und Mädchen so eng beieinander getanzt haben und die Hüften geschwungen haben. Ja, geht auch nicht. Es ist unfassbar. Wirklich, wenn ich das bei meiner Tochter sehen würde, bitte. Also, nee, aber ich glaube schon, dass das viele Eltern ziemlich betroffen gemacht hat. Ne? Also ich habe auch gelesen, viele Jungs so in dem Alter, also wenn du die Teddy Boys da jetzt ansprichst, das war auch so eine Abhängkultur, ne? So, man hat so irgendwie rumgehangen auf den Straßen und hat geraucht und eigentlich so mit seinem Leben, nichts anfangen müssen, nichts anfangen wollen, eigentlich nur so schlapp abhängen, wie man vielleicht heute würde. Und ich habe gelesen, zur damaligen Zeit kam es dann auch häufig zu Schlägereien mit der Polizei. Ich, also ganz krasse Nummer, wie viel Ausschreitungen damals auf den Straßen stattgefunden haben. Ich finde es verrückt. Also ich habe da mal ein paar Zahlen rausgesucht, weil das muss wirklich heckenhoch hergegangen sein, denn ich habe jetzt mal hier die ersten zwei Septemberwochen des Jahres 1956. Da gab es fast täglich Schlägereien in Berlin. Und 5. September, Steglitz, 400 Beteiligte, die sich da positioniert haben und auf die Polizei gewartet haben und sich dann mit denen da irgendwie durch die Straßen geprügelt haben. 6. September, Steglitz, 300 Beteiligte und 8. September, wiederum Steglitz, 500 Beteiligte. Und das ist schon echt mal eine Ansage, dass das, so ein... Zu dieser Zeit hat es anscheinend nicht mal einen G20-Gipfel gebraucht. So, das ist... Das war einfach nur Spaß wahrscheinlich. Ja, das ist unfassbar. Der tut nichts, der will nur spielen. Also wirklich verrückt. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Ich habe hier auch noch ein schönes Hörbeispiel von einer Dame, die im Plattenladen arbeitet und sagt voller Entsetzen, was da Mädchen auf einmal von ihr wollten, weil es ist ganz haarsträubend, dass da also so Käse gehört. Ich spiele das mal vor, pass mal auf. Da stehen schon eine ganze Weile zwei junge Mädchen im Laden. Die tuscheln. Nicht gerade albern, aber na, lass ihnen den Spaß, denke ich. Vielleicht trauen sie sich nicht. Endlich entschließen sie sich. Ach, entschuldigen Sie bitte. Wir interessieren uns für Tanz. Natürlich entschuldige ich. Mache die beiden aber gleich darauf aufmerksam, dass Rock'n'Roll und überhaupt solche Geräuschplatten bei uns nicht geführt werden. Ich bin sowieso der Meinung, junge Mädchen von heute sollten ruhig noch andere Dinge im Kopf haben als nur tanzen. Und sehr schön. Ich glaube, an diesem Beispiel merkst du ganz gut, wo die Gesellschaft damals stand und wie sie gegenüber Rock'n'Roll stand. Und den Geräuschplatten. Und dem Geräuschplatten. Ein sehr schöner Begriff. Vor allem, ich finde das auch wunderschön. Natürlich entschuldige ich. Ja, also so. Ich fand, das hat sich jetzt auch sehr gekünstelt angehört. Oder die Frau hatte wirklich eine sehr, sehr gute Artikulation, keine Ahnung. Aber es hörte sich an, als hätte sie sich das vorher notiert. Aber ich finde auch dieser Begriff, ne, Geräuschplatten. Also man sagt nicht, es ist keine Musik. Ne? Es ist keine Musik, es ist Geräusch. Ne? Vielleicht sogar schlechtes Geräusch. Das ist ziemlich spannend. Ich habe auch gelesen, dass... Ja, es kamen ja dann solche Trends auf, ne? Also die Musik kam auf, dann kamen die Jeanshosen auf und natürlich entstand dabei auch ein Markt, ne? Also die Industrie fing dann plötzlich an und hat diese Jugendkultur auch für sich entdeckt, ne? Und hat da eine Marktlücke gefunden. Und hat damit wieder mal alles kaputt gemacht. Das ist nämlich die spannende Frage, die mich auch so beschäftigt hat, Macht die Industrie dann diese Jugendkultur kaputt? Oder? Am Ende ja, weil irgendwann wird auch dadurch, dass immer mehr Leute in die Szene ein- oder zugehörig sein möchten, wird natürlich die Sache irgendwann Mainstream, beziehungsweise rückt in die Mitte. Und dann spätestens, wenn die Gala oder verschiedene Kaufhäuser Lederjacken in ihrem Angebot haben, weißt du, es ist soweit, dass dein Vater wahrscheinlich auch bald mit einer Lederjacke rumlaufen wird. Und dann ist es nicht mehr. Und dann bist du keine Rebellion und eigentlich auch keine Jugendkultur mehr, sondern Kultur im Ganzen vielleicht. Ja, aber. Und damit stirbt diese Jugendkultur aus. Aber ich würde sagen, lass uns doch mal eines der Geräuschplatten hören. Ja, bitte. Rock Around the Clock habe ich mitgebracht. Der erste Rock'n'Roll-Song. Und ich denke, daran hört man schon die ganze Aggression und Wut. Viel Spaß. Rock Around the Clock. Da hört man doch die Teenager Girls kreischen, oder? Also ich habe auch die wahnsinnig harte Aggression in mir gespürt gerade. Ja, ja. Also ich finde, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Ne? Nee, also wenn man heute aggressive Musik hört, dann finde ich, ist die aggressiv. Aber das hier, das war, naja. Kann man sich so langsam mitbewegen, ja, und ja, genau, kann mal mit dem Bein wippen. Ne? Hat meine Mutti gehört, ne? Ja, ja, so, und so oft. Ja, aber das ist immer wieder genau beim Thema. Das ist wirklich, ja, das ist wirklich witzig. Also das waren die harten 50er. Aber deswegen genau aus diesem Punkt oder genau wegen des Punktes, wegen des, ja, Punktes, ja, oh, unfassbar. Ganz toll. Hört sich ganz toll an. Also da merkt man richtig, dass dein wir auf der Moderationsschule bei Frank Elstner, ja, waren. Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja, aber ich glaube, genau deswegen ist dann halt irgendwann auch diese Zeit wieder vorbei gewesen und die 60er Jahre brauchten wieder irgendwie was Neues. So, also der Rock'n'Roll allein hat nicht mehr gereicht, weil plötzlich Eltern angefangen haben und haben zum Rock'n'Roll getanzt. Und damit war es gestorben. Damit war ja dieses Ding durch, ja, ja. Und vielleicht brauchte man einfach mal wieder was Aggressiveres, ne? Also genau. Ein bisschen weiter diese, die Spitze nach oben getrieben, also ein bisschen weiter am Rad gedreht. Und ich glaube, die 60er beginnen so für uns eigentlich in England, oder? Also das war so. Es ist überhaupt, umso mehr man sich mit dieser ganzen musikalischen Geschichte beschäftigt, eigentlich kam ja irgendwie alles mal aus England. Es ist unfassbar eigentlich. Ja, die scheinen sehr produktiv gewesen, ja, zu sein. Ja, ja. Genau, und in den 60ern waren das dann, wie nannte man das? Das war dann Beatmusik, oder? Dann kam die Beat. Der, die Beat, der Beat. Der Beat. Beat. Die Beat. Ja, auf jeden Fall kam, ja, die Beatmusik auf einmal hoch und hatte auf einmal noch viel wildere Gitarren und dann hattest du auf einmal solche Sachen wie die Beatles mit längeren Haaren, was dann ja gar nicht ging, weil ja in den 50ern gerade, wie wir es schon besprochen haben, die Pomadenphase mit den Haaren war, ja, und dann auf einmal hatten Männer lange Haare und auf einmal gab es solche Sachen wie die Kings, die ihren Verstärker irgendwie mit dem Messer angeritzt haben, um so noch einen roheren Sound hinzukriegen und so. Ja, wirklich verrückt, ne? Was das man sich damals hat einfallen lassen. Ja. Und natürlich, was auch dazu kam, die Brüderie hat ein Ende, ne? Also sexuelle Freiheit, gerade in den späten 60ern dann die berühmten 68er-Bewegungen, die ja dann auch in den USA wieder stattgefunden haben. Also man denke an Woodstock und so weiter und so fort. Ja, ja. Sehr, sehr, sehr, sehr interessant, wie sich das dann aufgespielt hat und aufgeschaukelt hat. Allein, dass es einen Kuppelei-Paragraphen gab, finde ich schon, oh, sehr schön. Der besagt, dass jedes unverheiratete Paar einen Raum zu uns auch zur Verfügung stellt. Oder dem, oder ein Paar, welches sich der Unzucht hingibt, macht sich natürlich sofort strafbar, weil man noch nicht verheiratet ist. Genauso verboten war Homosexualität und Masturbation galt als krankhaft. Ich glaube, genau da merkt man, wo die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt gerade stand. Und ich glaube, genau da sieht man auch, wie wichtig Jugendkulturen dann wieder sind. Ne? Also, dass die, man streitet sich ja so ein bisschen, glaube ich, ob sie jetzt Einfluss auf die Gesellschaft haben oder keinen Einfluss haben. Aber ich denke, einige Jugendkulturen zumindest, also gerade wenn es sich um große Ereignisse handelt, die verändern dann schon was so im Diskurs und im auch gesamtgesellschaftlichen Denken über bestimmte Phänomene. Und das finde ich dann schon spannend. Also man muss hier ganz klar sagen, dass ohne Rebellion findet irgendwie, bewegen wir uns im Stillstand, beziehungsweise stehen wir im Stillstand. Mhm. Das muss man ganz klar sagen, ohne dass jemand rausbricht. Und meistens kommt dieser Schritt aus den Jugendkulturen, ja, würden wir wahrscheinlich heute immer noch nicht masturbieren dürfen. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also ich finde, man kann man kann das schon so auf diese Jugendkulturen irgendwie, also nicht nur, ne? Ich glaube, es bedarf auch immer dieser kritischen Masse, die dann erreicht werden muss. Aber dann kippt es und dann wird es ins Bewusstsein der Gesellschaft aufgenommen, ne? Und dann wird damit gearbeitet und ja, es entsteht was Neues. Keine Ahnung, ob es gleichzeitig besser ist, aber es entsteht ja, was ja, Neues. Wie zum Beispiel der Beginn der Beatzeit, beziehungsweise des Beatclubs. was damals unvorstellbar war, dass in einem im Fernsehen abends eine Sendung gespielt wird, wo diese wilde und also noch viel schlimmere Musik als Rock'n'Roll gespielt wird. Ich glaube, das ging auch nur eine halbe Stunde, ne? So. Ich glaube auch. Ich glaube, das war auch am Anfang, es hat genügt für die, die Gemüter. Man musste sie langsam anfüttern, Gemüter. Bevor. Ja. Ja. Ich habe hier auch die Einleitung zur ersten Sendung von Beat Club. Oh. Beat-Freunde, nun ist es endlich soweit. In wenigen Sekunden beginnt die erste Show im deutschen Fernsehen, die nur für euch gemacht ist. Sie aber, meine Damen und Herren, die Beatmusik vielleicht nicht mögen, bitten wir um Ihr Verständnis. Es ist eine Live-Sendung mit jungen Leuten für junge Leute. Und nun geht's los. Allein da in der Anmoderation gleich die Entschuldigung, dass sowas gezeigt wird im Fernsehen. Ja, ja. Wer hat das rausgebracht? Weißt du, welcher Sender das war? Ich glaube, ZDF. ZDF? Ich glaube, auf ZDF lief das. Aber ich meine, ist ja schon toll, ne? Da wurde ja auch so dieser, würde ich jetzt mal als solches verstehen, dieser Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens wahrgenommen, ein Programm für alle Schichten zu machen. Ja, ja, also ja. Auch für die Jugendlichen, obwohl man genau wusste, die Erwachsenen werden sich da vor dem Fernseher echauffieren drüber. Ja, ja. Aber Respekt, wer das damals in die Hand genommen hat und gesagt hat, so, wir machen das jetzt. Also, ich glaube, da hat einiges dazugehört, diesen Schritt zu gehen. Denn ich weiß nicht, also damals werden auch Einschaltquoten noch keine Bedeutung gehabt haben. Also jedenfalls nicht wie heutzutage. Ja gut, dadurch, dass es drei Sender gab, glaube ich, war auch richtig. Das Problem mit den Einschaltquoten war das, nicht so hoch. Richtig, aber umso mehr muss man dem eigentlich Respekt zollen, ne? dass jemand wirklich in die Hand genommen hat. Also aber auch da wiederum merkt man natürlich, Beat kam in das Fernsehen und somit stirbt auch hier so langsam die Rebellion wieder. Ja, genau. Vor denn sich hin. Du hast ja hier die Beatles mitgebracht. Ich habe die Beatles mitgebracht, die ja tatsächlich, wie wahrscheinlich mittlerweile jeder mal irgendwo gehört hat, 62 ja ihren großen oder den großen Start eigentlich hingelegt haben im Star Club in Hamburg. Was sehr schön ist, weil dort der Besitzer gesagt hat, die Zeit der Dorfmusik ist nun vorbei. Und deswegen hat er sich die englischen Pilzköpfe geholt, beziehungsweise sie kamen ja noch ohne Pilzkopf und haben ja erst zu ihrem Stil in Hamburg gefunden. Das war sogar eine Deutsche, irgendwie eine Fotografin, die dazu beigetragen hat, ne? Diesen. Ja, also ich habe auf der einen Seite gehört, dass es absolutes Kalkül der Fotografin war, alle vier so zu stylen. Die andere Seite ist, was ich aber auch mal gehört habe, ist, sie wären in Hamburg unterwegs gewesen und hatten einfach kein Geld für einen besseren Friseur. Und der Friseur, bei dem sie waren, hat einfach allen vier in die Haare so gleich geschnitten, weil das wahrscheinlich der einzige Schnitt war, den er konnte oder so. Auf jeden Fall. Finde ich das ja auch generell immer schön, wenn solche Mythen erstmal entstehen und dass wir jetzt darüber reden, warum die Beatles diese Frisuren hatten, die sie hatten, es romantisiert die ganze Phase noch ein bisschen. Es ist toll, es muss auch diese Geschichten geben, also ganz wichtig, aber dazu fällt mir ein, bevor wir jetzt gleich die Beatles hören werden, denke ich doch mal, oder? Für mich, da sind wir wieder bei dem Punkt, für mich sind die Beatles eigentlich schon zu Mainstream. Ne? Ich glaube, ganz am Anfang, 62, das war noch echt krasse Musik. So. Das war haarsträubend für die Erwachsenen und ganz modern für die Jugendlichen. Aber ich habe so den Eindruck, die Beatles sind dann doch recht schnell recht groß geworden. Und für mich hat das dann schon immer so diesen Beigeschmack von Kulturindustrie gehabt. Ne? So, also wir machen hier ein Produkt, die Beatles als Marke, als Ware, die dann irgendwie so offeriert wird und. Also ja, ganz klar gehe ich voll und ganz mit, weil ich auch sagen muss, dass sich viele Leute auch, ich meine gut, Beatles-T-Shirts mittlerweile in der heutigen Zeit hängen bei H&M, gibt es überall. Jeder profiliert sich auch so ein bisschen über dass er Beatles hört oder wegen mir auch die Rolling Stones oder so. Aber man muss halt sagen, die Beatles waren halt neben dem, dass sie vielleicht auch so ein bisschen durch die Manege getrieben wurden und ein bisschen als so als Geldmaschine funktioniert haben, muss man halt sagen, war es halt musikalisch trotz alledem. Also ein Output in den wenigen Jahren, wo es sie wirklich zu viert gab, beziehungsweise sagt man ja, Paul McCartney war ja vorher schon tot und wurde ersetzt. Da gibt es ja auch ganz viele wüsteste Theorien. Okay. Ist halt, also der Output und die Qualität finde ich Also gibt es selten. Also ich habe selten eine andere Band erlebt, die auf dem Niveau gearbeitet hat. Aber ich denke, da kommt was Spannendes, denn ich hätte jetzt noch eine andere Band, die ich so mit dieser Zeit verbinde. Das wäre für mich Jefferson Airplane. Und ich denke, da sieht man auch immer bei den Jugendkulturen, es gibt so Ränder, ne? Also es gibt so in dieser Subkultur gibt es quasi auch wieder so einen Mainstream, wo ich die Beatles jetzt mal reinzählen würde. Also die haben irgendwie funktioniert in der ganzen Jugendkultur. Und ich glaube, dann gab es so an den Rändern noch ganz viel, was so die B-Seiten dann quasi abdrückt, ne? Oder darstellt. Aber Jefferson Airplane ist ja jetzt nicht als B-Seite zu sehen. Nee, aber ich glaube, die sind auch heutzutage sehr... auch sehr Kultur. War das eine englische Band? Das war, soweit ich weiß, eine amerikanische Band. Weil ich glaube, die sind ja eher so in dieser 68er-Bewegung, genau, die eher haben, so in diesem Woodstock-Bereich anzusiedeln. Die sind bei Woodstock aufgetreten. Ich glaube, die waren auch vorher schon unterwegs, aber Woodstock hat sie natürlich dann berühmt gemacht und heute werden die natürlich in ganz vielen Filmen auch verwurstet. Ja, ne? Ja. Also, aber ich glaube, damals, als sie dann wirklich 68 aufgetreten sind, dann das war schon große Rebellion noch, ne? Als die Beatles dann wahrscheinlich schon, also nach meiner Auffassung, dann doch schon so eher in die Mitte gerückt sind des Ganzen, erschienen die für mich noch so ein bisschen an den Rändern. Also, wir werden das später nochmal aufarbeiten, glaube ich. Ja, ist jetzt die Frage, was willst du denn jetzt hören? Jetzt haben wir. Fang doch einfach mal mit den Beatles an und wir haben ja irgendwann noch die 60er Jahre und dann kommen wir mit Jefferson Airplane nach. Dann einigen wir uns wenigstens darauf, dass die Beatles, wenn wir sie schon spielen, wenigstens auf Deutsch singen. Oh, bitte. Das ist ja auch für die Hamburger Jahre wurden, ich glaube, 3 Titel tatsächlich nochmal auf Deutsch aufgenommen. Von den Beatles selbst gesungen. Und es ist einfach wunderbar, diesen Akzent zu hören dabei. Es ist wunderschön. Deswegen habe ich mich entschieden für Komm, gib mir deine Hand. Ach, wie toll. Ja, die Beatles für uns auf Deutsch. Wunderbar. Komm, gib mir deine Hand. Herrlich, herrlich, ja. Unfassbar schön. Aber allein daran sieht man, wie viel doch gemacht wurde dann auch, um nochmal ein bisschen mehr Geld abzuschöpfen, dass nochmal eine deutsche 7er-Vinyl-Single rausgekommen ist für den Markt. Und das meine ich, ne? Also da am Anfang waren die mit Sicherheit wirklich, wirklich richtig Subkultur und irgendwann dann war es Geldmaschine. So, und dann bringt man halt nochmal schnell, dann überzeugt man die Band, wie auch immer, lernt mal ein paar Sätze Deutsch und dann ziehen wir das nochmal durch. Also wirklich, kommen wir in die 70er und... Ich habe gleich zu den 70ern, habe ich gleich noch einen Einstieg, als wir gerade wieder den Umbruch von der Beatmusik zur nächsten Szene hatten. Da berichtet jetzt eine Gruppe von jungen Männern, die ihre Haare wohl recht lang trugen. Von ihren schlimmen Zeiten. Okay. Ich bin Versicherungskaufmann und zwar habe ich 3 Jahre gelernt, also einen richtigen Beruf. Und zwar könnte ich da auch jederzeit wieder anfangen und allerdings nicht mit dieser Frisur. Geht natürlich nicht, denn da würde wahrscheinlich jeder Chef gar nicht drauf eingehen. Ne? Das hat bloß den einen Nachteil, dass wir alleine überhaupt nicht mehr weggehen können. Wir werden nämlich überall wegen unserer langen Haare angepöbelt. Zum Beispiel letzten Sonntag, da hat mich eine ganze Clique angestänkert. Ach, mein Süßer. Und so halt recht blöd. Das haben wir nicht gefallen lassen. Und bums, habe ich einen draufgekriegt. War noch wer dabei? Ja, alle waren dabei. Wir haben alle eins draufgekriegt. Finde ich sensationell. Ja, natürlich, wir waren alle dabei. Alle eins draufgekriegt. Jeder hat sich seinen Schlag abgeholt. Ja, wie toll. Wahrscheinlich in den 70ern von der aufkommenden Szene der Popperklopper, nämlich den Punks. Tja, schöne Szene, ja. Spannend. Genau, ich denke mal, das war dann Rebellion, so wie wir das heute vielleicht auch noch verstehen würden. Ne? Also ich glaube, so richtig hatte Assi-Punker So wie man das in den 90ern noch deutlich mehr im Stadtbild so gesehen hat, dass immer irgendwelche Schnorrerpunks mit Irokesen irgendwo rumsaßen, muss ich halt sagen, ich glaube, das ist eine Sache, da kannst du heute auch immer noch ganz gut mit schocken. Ich glaube, so richtig diesen hart assi Bierdosen, Bier trinkenden, stinkenden Punker schnorren. Ja, ich glaube auch diese Form von Anarchie, ne? dieses sich gegen alles stellen, so eine, vielleicht auch so eine Form von Nihilismus, die da irgendwie mitschwimmt, so, boah, ist mir alles egal, so, ich will meinen Spaß haben, ich will, trotzdem hat es auch wieder, zumindest in einigen Bereichen hat man zumindest den Anschein, dass es auch sowas Politisches vermitteln soll, ja. Also ich finde diese Punkkultur, das ist schon sehr spannend irgendwie. Das sehr Spannende daran ist, dass halt jeder ohne irgendwelches Geld oder irgendwie sofort teilhaben konnte, weil du musstest dir keine Klamotten kaufen, du konntest dir einfach aus der Altkleidersammlung Klamotten holen, konntest du die dir anziehen. Das ist ja, das Schöne an dieser Szene ist ja diese Do-it-yourself-Mentalität. Mhm. Also du musst nicht sein und bist aber trotzdem Teil des Ganzen. Ja, du gehst so ins Büro vom Papa, holst dir ein paar Sicherheitsnadeln und ein paar tackerst dir die. Vielleicht findest du noch eine Ratte irgendwo. Ja, und alles gut, ne? Ja, also ja. Das ist schon, und natürlich kannst du damit schocken, klar. Ja, und ich habe mich dann auch mal so ein bisschen beschäftigt damit, warum dieses Ding so aufkam, wie es aufkam mit dieser Punkbewegung. Und es muss wohl dann auch so gewesen sein, wie jedes Mal, wie wir das jetzt besprochen haben, dass der Punk irgendwann, beziehungsweise nicht der Punk, der Beat, irgendwann natürlich den Schritt in den Mainstream hatte und so dann natürlich auch diese Zeit vorbei war. Und dann neben dem Beat aber diese große Disco-Welle in den 70ern losging. Diese glattgeleckte Zeit quasi, wo auf einmal Frauen alle kurze Periettenkleidung trugen und Bonnie M. seine Hits sang mit Daddy Cool und sowas. Ja. Und alles war heile Welt und alles hat geglitzert und geklemmert. Und daraufhin gab es ja dann noch diese Hippie-Bewegung in dieser Zeit, die ja dann auch noch da war. Und dann haben halt irgendwann Leute gesagt, hier, es ist halt irgendwie nicht alles geil und glitzernd und alles ist nur mit Liebe und alles ist wunderschön. Mhm. Draußen in der Welt passiert halt doch weitaus mehr. Ja. So, um sich davon halt abzugrenzen, muss dann irgendwo da in den Tiefen Englands bzw. London dann auf einmal diese Punk-Szene entstanden sein. Ist das dann auch der politische Anteil vielleicht daran, ne? an dieser Bewegung? Ganz klar. Es muss wohl zu dieser Zeit in England auch katastrophal wirtschaftlich ausgesehen haben, so dass Jugendliche ohne Perspektiven dastanden, keine Ausbildung, keine Arbeit hatten, kein Sozialsystem irgendwie gegriffen hat und damit ging halt diese No-Future-Generation los. Das war quasi dieses Opium fürs Volk, was stattgefunden hat mit wir lassen Disco-Musik laufen und so und alles ist heile Welt, aber so sah es halt nicht aus. Ja, und sie haben das einfach auf die Spitze getrieben, haben das aufgegriffen, um es auch zu zeigen, ne? Also wie schlecht es ihnen vielleicht auch geht. Ja, vielleicht auch einfach, um zu zeigen, wenn das System uns nicht haben will, dann zeigen wir, welcher Abschaum wir sein können, beziehungsweise dass wir halt die Speerspitze der Bodenschicht sind, sage ich mal. So eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. So. Ganz interessant. Kann gut reinpassen, ja. Ganz interessant dazu ist halt, fand ich sehr schön, den Ausspruch von Rodrigo González, dem Bassisten von Die Ärzte, der wohl auch so, ich glaube eher so Anfang 80 auch in England und so unterwegs war. Und dann auch nochmal so jetzt vor gar nicht langer Zeit gefragt wurde, was denn Punk jetzt nun eigentlich ist, weil heutzutage gibt es ja so viele schon wieder Splittungen in den Punk-Szenen und wie wir gerade schon besprochen haben, den Punk an sich mit dem Äußeren gibt es ja irgendwo auch gar nicht mehr so oft. Und er hat das ganz schön auf den Punkt gebracht und hat gesagt, Punk ist das, was in deinem Kopf passiert und nicht, was du an deinem Körper trägst. Haben die nicht auch so ein wunderbares Lied, Punk ist? Du sagst Punk ist, mit schöner Jazzmelodie. Ja, genau. Sehr. Und ich glaube, das bringt das ganz gut auf den Punkt, weil ich glaube, heutzutage ist es mehr der Gedanke, den du mit dir rumträgst, so, weil dieses Auffallen muss heute gar nicht mehr so sein. Und damals war halt ganz klar, wie gesagt, wenn das System uns nicht haben möchte, dann machen wir es dem System nochmal schwerer. Und wir halten dem System den Spiegel vor und wir rebellieren einfach gegen das System. Ganz klar. Und ja, wir haben ja auch eine schöne Band mitgebracht, die für mich so diese Zeit verbindet. Die Sex Pistols natürlich, die sich massiv gegen die Krone in England aufgelehnt haben, die einige Lieder über die Zustände gemacht haben. Aber auch da sehr interessant, die Sex Pistols auch manchmal in Verruf gekommen, weil wie viel wurde durch Plattenfirmen in diese Band investiert, beziehungsweise welches Image wurde der Band auferlegt? Ja, das ist natürlich immer wieder der Punkt, ne? Ich habe mich jetzt mit den Sex Pistols noch nicht so intensiv beschäftigt, aber ich könnte mir natürlich vorstellen, als sie aufkamen, waren sie Rebellion, kommt die Plattenfirma, kommt die Industrie, greift sie sich und macht daraus ein schönes Produkt. Also das, was ich gelesen habe, ist, sie müssen wohl sich irgendwann mal so als Schülerband oder so gegründet haben, okay, müssen dann irgendwo auf einem auch schon Punkfest irgendwie oder in einer Szene, Punk in dem Sinne gab es ja zu der Zeit noch nicht so, aufgetreten sein. Und da sind sie aber gleich schon von der EMI, von der größten Plattenfirma der damaligen Zeit, unter Vertrag genommen worden, bevor das erste Album überhaupt rauskam. Ah, ja. Und dadurch behaupten böse Zungen bis heute, es wäre die erste gecastete Band, die es gegeben hat. Das ist ja wirklich sehr böse. Ja, also es ist halt schwierig, glaube ich, das heutzutage auch nochmal so nachzuvollziehen. Ja, ja, ja. Was da genau war. Aber ich glaube, wir lassen einfach Musik sprechen. Wir lassen den Johnny einfach mal singen, meinst du? Dann viel Spaß. Schön zu hören auf jeden Fall. Allein wie viel Wut jetzt schon im Beginn des Liedes steckt. Ich würde sagen, wir beginnen zu toben und laut machen. Ja, jetzt musste ich ganz schön aufpassen, dass ich hier nicht die Einrichtung demoliere. Ich bin auch schon ganz außer Atem. Ja. Togo. Aber ich muss tatsächlich sagen, ohne Flachs, das war jetzt das erste Lied, was mit Rebellion zu tun hat, wo ich sagen muss, da habe ich jetzt auch richtig Bock irgendwie. Ja, da kann man mitgehen, ne? Da kann man, ich habe gerade gespürt, wie die Rebellion in mir hochkam. Deswegen auch noch ein kleiner Filmtipp für euch da draußen. Es geht ja keine Sendung ohne Filmtipp vorbei. Sons of Norway. Oh, habe ich geguckt. Ja, oder? Super Film. Genau, da wird so diese Rebellion, so eine Coming-of-Age-Story aus Norwegen, da wird so diese Rebellion eines jungen Mannes aufgegriffen, und ich kann das nur empfehlen, guckt euch den mal an. Johnny Rotten hat sogar einen Auftritt in dem Film. Ja, ja, ganz toll. Johnny Rotten war übrigens, so viel zum Thema, zum heutigen Punk, auch im Dschungelcamp in England. Ich glaube, das sagt einiges über den Punk. Ja. Alle Idole werden irgendwann mal also aufgegriffen. Ich muss sagen, in Anbetracht der Zeit, glaube ich, wird heute, also ich glaube, die 80er und 90er werden wir dann einfach in unserem Spezialpodcast wie für jedes Jahrzehnt. Wir werden dann im Spezialpodcast nochmal, wir können jetzt einfach nur so viel sagen, die 80er und 90er Jahre sind dann echt sehr komplex, also weil es gibt eigentlich nicht mehr die eine Jugendkultur, sondern es entfaltet sich plötzlich alles. Aus dem Punk entsteht plötzlich New Wave, es entsteht diese Gothic, diese Dark Wave, diese ganze Geschichte, wo dann Synthesizer-Sounds mit eingebaut werden und so weiter. Es kommt also die Techno-Szene hinzu. Wo ich mich da am meisten drauf freue, ist, wenn ich schon merke, wie enthusiastisch du jetzt schon bist und darüber berichtest, weil das genau dein Ding ist. Und ich glaube, da, wo wir uns dann wieder gut ergänzen, wenn ich dann in den 90ern mit Hip-Hop einsteige. Ja. Weil ich glaube, das ist so, das da ist meine Rave- und Gothic-Szene. Richtig, da bin ich weniger bewandert. Und deswegen wäre es einfach schade, wenn wir das heute schon so verwursten, und weil es wird dieser Sache einfach nicht gerecht, denn ich habe ja früher immer die Ansicht gehabt, die 90er haben nur schlechte Musik produziert, aber das war diese Radiomusik, das war das, Dr. Alban, genau. Das waren diese ganzen gecasteten und so diese ganze Retortenmusik, aber es gab da schon eine große jugendkulturelle Szene irgendwie. Ich glaube, du bringst uns auch ein bisschen Crunch mit. Ja, wir machen das alles. Zeit, das wird wunderbar. Bin ich einfach sehr gespannt drauf. Und ihr merkt schon, wir sind jetzt schon ziemlich am Ende angekommen, muss man sagen. Wir sind schon ziemlich am Ende angekommen, auf jeden Fall. Hast du denn noch ein schönes Lied zum Abschluss? Also ich würde erstmal sagen, für alle, die bis jetzt noch dran geblieben sind, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ja, es war wieder wunderschön heute. Ja, uns hat es Spaß gemacht. Wir hoffen, dass auch ihr ein bisschen Spaß hattet, und vielleicht habt ihr ja das eine oder andere gelernt oder seid neugierig geworden, mal ein bisschen die nächsten Folgen. Ja, durch die Plattenregale eurer Eltern oder Großeltern oder was weiß ich zu forsten. Ja, dann kann man eigentlich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören an den Radio-Endgeräten, an den Podcast-Geräten. Abonnieren, dranbleiben, jeden zweiten Sonntag im Monat, 17 Uhr Radio frei einschalten. Wir freuen uns. Freuen uns und als letztes Lied passend, die Sterne, was hat dich bloß so ruiniert, mit dem absoluten, sehr guten passenden Mittelteil. Wann hast du denn das letzte Mal rebelliert? Und ich glaube, diese Frage kann sich jetzt jeder von uns nochmal stellen und in sich gehen. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns an diesem wunderschönen Tag und wünschen erstmal alles Gute für die nächste Zeit. Auf Wiedersehen. Gott auf Wiederhören. Sie. Fett und rosig, warst du nicht glücklich? Bis auf die Beschwerlichkeiten mit den anderen Kindern streiten, mit Papa und Mama.